Lektion 2. Text 1. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten... Was für ein Empfang. Also nochmal. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Dortmunder Publikum ist ja nicht zu bändigen. Herzlich willkommen hier in der Westfalenhalle in Dortmund und vor den Bildschirmen zu Hause zu einer neuen Sendung von WWB. Ja, wer weiß Bescheid? Meine Damen und Herren, das ist auch heute wieder die Frage und in 2 Stunden werden wir Bescheid wissen, wer von unseren Kandidatinnen und Kandidaten am besten Bescheid weiß. Auch heute sind wir wieder international. Wir haben 8 Kandidaten aus 8 Ländern und zwar 4 Damen und 4 Herren aus... Ja, und hier sind sie schon. Applaus für unsere Kandidaten. Ja, dann fange ich mal hier an. Guten Abend und herzlich willkommen. Bitte sagen Sie uns doch einmal, wie Sie heißen und woher Sie kommen. Ich heiße Kirsten Stenström und bin aus Solna. Solna? Wo liegt das denn? Bei Stockholm. Ah ja. Und Kirsten, wie alt sind Sie? Sie ist ja noch jung, da darf man das ja fragen. Ich bin 25 Jahre alt. Und schon verheiratet? Nein, nein. Aber da gibt's doch sicher jemand. Ein Freund. Na, ich will nicht weiter fragen. Sie ist jedenfalls noch zu haben, meine Herren. Und was machen Sie? Was sind Sie von Beruf? Ich bin Fremdsprachenkorrespondentin und arbeite bei einer Import-Export-Firma in Stockholm. Oh, Fremdsprachenkorrespondentin, deshalb sprechen Sie so gut Deutsch. Sprechen Sie auch noch andere Sprachen? Ja, Englisch, Spanisch und ein bisschen Französisch. Na, ist das was, meine Damen und Herren. Und Schwedisch natürlich auch noch, das sind 5 Sprachen. Wenn das nicht einen Applaus wert ist. Kirsten, wir sehen uns gleich wieder. Und woher kommen Sie? Aus Innsbruck. Aha, ein Österreicher. Na, da gibt's ja keine Sprachprobleme. Herr, jetzt habe ich ganz vergessen zu fragen, wie Sie heißen. Mein Name ist Ernst Kreisler. Ernst Kreisler aus Innsbruck. Ja, Ernst, sind Sie denn auch so ein Sprachgenie wie unsere Schwedin? Nein, nein, wirklich nicht. Ich spreche ganz gut Englisch, aber das ist auch schon alles. Ich bin Ingenieur und arbeite öfters im Ausland. Dafür reicht Englisch. Und Ihre Familie, ist die damit einverstanden, wenn Sie... Sie sind doch verheiratet. Ja, ja. Aber meine Kinder sind schon groß. Ich bin ja schon 52. Und was machen Ihre Kinder? Wohnen Sie noch zu Hause? Nein, schon lange nicht mehr. Meine Tochter studiert Medizin in Wien. Und mein Sohn ist Programmierer. Er lebt schon seit 3 Jahren in Deutschland, in Berlin. Ist dort verheiratet und hat schon eine Tochter. Ja, dann sind Sie ja schon Großvater. Ist das nicht toll, meine Damen und Herren? Applaus für Ernst Kreisler. Aber die Zeit läuft. Ernst, bis nachher. So. Jetzt komme ich zu Ihnen. Bitte stellen Sie sich doch einmal kurz vor. Ich heiße Gianna Nannini und komme aus Italien, aus Rom.